Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Wie bitte? Na, frag mich mal. Ich glaube, ich mache echt lieber einen Abtritt. Was denn für ein Abtritt? Abtritt ist auch ein schönes Wort. Ich mache nicht mehr mit bei diesem ganzen Geldverdien-Zirkus. Ach so. Naja, so einfach ist es auch nicht. Na logisch, kann ich dir zeigen, wie einfach das also ist. Also man kann dem ja irgendwie in diesem Gesellschaftssystem kritisch gegenüberstehen. Aber allerdings Wunderlampe. Geh doch einfach mal ein halbes Jahr ins Ausland oder ein Jahr? Ich bin kein Typ für halbe Sachen. Du meinst, du willst ganz auswandern? So sieht's aus. Wohin denn? Na, wenn ich das mal wüsste. Ich sag dir, je nach Afrika. Afrika. Oder Bali. Bali. Wieso Afrika? Wieso Bali? Da gibt es doch die Möglichkeit, liegt in Bali überhaupt? Drogen zu dealen, wie dir offensichtlich... Na sag mal, dass ich hier nicht den Kapitalistenbüttel spielen will, hat noch lange nichts zu bedeuten, dass ich in kriminellen Untergrund abwandern will. Also arbeiten willst du natürlich schon. Ja, logisch. Ist aber schwierig, einen Job zu finden, der Spaß macht. Aber wieso? Ich kann ja zum Beispiel irgendwas in der Gastronomie machen. Na, versuch's mal in der Uckermark, da ist Dufte. Was? Genau, da gibt's zumindest auch noch Gastronomie. Aber also, ich weiß ja, Köche werden in der Nähe braucht. Da wird Georgianisch. Da komm ich doch gerade erst her. Da haben die einfach sowieso, wenn dann eher zu viel. Außerdem Leute. Ist es doch nicht Ausland, wie wir bereits festgestellt haben. Ich hätte ja eher an sowas wie Neuseeland gedacht. Aha. Warst du schon mal in Neuseeland? Nee, aber so große südliche Inseln soll ja ein Schick sein, hab ich mir mal sein lassen. Ach so. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass man in so einem Ausland Sprachprobleme bekommen kann. Naja. Wie sind denn deine englischen Kenntnisse? Naja, das lässt sich ja alles lernen. Kannst Stimmt. du gut Spanisch? Das spricht man in Neuseeland doch ja nicht. Stimmt. Tja. War jetzt eine Fangfrage. Sag mal, international. Gibt's gar nicht die Sprache. Weiß ich doch, aber Yvonne meinte, dass das Kino so heißt, wo sie hingeht. Ach so. Aha. Wie komme ich denn da hin? Ganz einfach, du fährst mit der S-Bahn wieder zurück bis zum Alex, steigst da aus, läufst ein bisschen und bist da. Genau. Das kann ich mir merken. Dann mache ich das nämlich jetzt. Traust du dich jetzt doch, dich an Yvonne ranzuschmeißen? Nein. Doch, irgendwann muss man ja mal anfangen mit die Frauen. Ja, da würde ich dir zustimmen. Naja, ist doch so. Da fängt man mit einer Freundin an, wenn man in Neuseeland hängt. Und die Freundin sitzt in Steglitz im Bierpinsel. Ach so, naja. Schön, genießt sein Strohwitwer-Dasein. Eine Frau, die da nicht mitkäme, wäre mir sowieso nicht. Stimmt. Und sag mal, du willst wirklich nicht Nachrichtensprecher werden? Hab ich nicht nötig. Und aber Kerkhoff ist wahrscheinlich schon gefeuert. Kann ich doch auch nichts für. Das nennt man doch Mobbing. Und was ist, wenn kein Nachrichtensprecher da ist? Der wird der Sendebetrieb eingestellt. Was zur Folge hätte, dass wir auch die Segel streichen könnten. So sieht's aus. Tja. Ja. Soll ich eigentlich auch ins Kino gehen? Du bist ja doch direkt total ein Mitläufer eigentlich. Ja und, kannst ja auch kündigen, wenn du willst. Ich krieg doch nicht mal Arbeitslosengeld, ich bin da frei. Ja und? Ey, wenn ich auf die Straße, dann siehst du mich da vor der Sparkaufhalle sitzen mit einer Bierbüchse in der Hand. Ja, ist doch aber das Schlechteste nicht. Eben. Du hast recht. Na komm, die nächste S-Bahn geht in 3 Minuten. Und die wollen wir ja nicht verpassen. So sieht's aus. So sieht das aus.